Upražnjenje 9, stranica 39. W. Das Haus der jungen Eheleute. Seit dem Jahre 1968. Im 10. Stock. Vor 4 Jahren. An einer Berufsschule. Im Hotel Berliner Bär. Durch die Karl-Marx-Allee. Nicht so viele Möbel. Einen Kredit von 5000 Mark. Über dies und das. Ins Regal unten.